Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Das versunkene Piratenschiff. Ein Abenteuerfeature von Maja Nielsen. Januar 1669. Südküste des heutigen Haiti. Wind aus Südwest. Die Oxford, ein wahrhaft prachtvolles Segelschiff, hält Kurs auf die kleine Insel Île la Vache. An Bord der Freibeuter Henry Morgan. Anführer von 800 Mann, raue Gesellen allesamt. Er kommt verspätet zu dem vereinbarten Treffpunkt mit seinen Männern. Mit Absicht. Sie sollen ihn alle sehen. Gaffen sollen sie. Mit offenen Mündern dastehen, wenn er auf diesem Schlachtschiff in die geheime Bucht einfährt. Dieses Schiff ist ein Traum. Die Oxford ist das größte englische Kriegsschiff an diesem Ende der Welt. 40 Meter lang, mehr als 200 Tonnen schwer und mit der gewaltigen Feuerkraft von 34 Kanonen ausgestattet. Randvoll sind die Pulverkammern mit Schwarzpulver gefüllt. Cartagena. Cartagena. In der heißen Karibiksonne flimmert die Luft über dem Meer. 10 Schiffe zählt morgen vor Île la Vache. Sie sind alle gekommen. Cartagena. In Gedanken geht Henry Morgan noch einmal die Ansprache durch, die er seinen Männern gleich halten wird. Nervös zupft der große, kräftige Mann mit der langen, wilden Mähne an seinem gezwirbelten Schnurrbart herum. Den Namen der reichsten Festung der neuen Welt formen seine Lippen auf eine Weise, als befände sie sich bereits in seinem Besitz. Cartagena. Cartagena war wie Maracaibo, Portobello oder Panama ein Ort, von dem die Spanier Gold, Silber und Juwelen in ihr Heimatland verschifften. Seit Kolumbus von der Küste Europas losgesegelt war und für die spanische Krone Amerika entdeckt hatte, betrachteten die Spanier diese neue Welt als ihren persönlichen Besitz. Kostbarer indianischer Silberschmuck, seltene Edelsteine, geheimnisvolle Goldmasken aus den Tempeln der Inka. Die Spanier raubten zusammen, was sie kriegen konnten. Mit Waffengewalt entrissen sie den Einwohnern der neuen Welt Jahrtausende alte Kulturschätze. Zudem zwangen sie, aus Afrika eingeschiffte Sklaven in den Gold- und Silberminen zu schuften. Fast täglich fuhren mehrere Goldschiffe mit der Beute aus der neuen Welt nach Spanien ab. Die Kostbarkeiten füllten die Schatzkammern des spanischen Königs und machten ihn zum mächtigsten Mann der Welt. Andere Länder, England zum Beispiel, wollten auch etwas von diesem schier unermesslichen Reichtum abhaben. Freiwillig gaben die Spanier natürlich nichts her. Einen Krieg gegen Spanien hätten die Engländer verloren. Dazu waren sie nicht stark genug. Deswegen schickte der englische König Charles II. Freibeuter wie Henry Morgan in die Karibik. Der Befehl des Königs lautete: Überfallt die spanischen Küstenstädte der neuen Welt. Raubt, mordet, plündert. Und kapert jedes Goldschiff, das euren Weg kreuzt. Ein Teil der Beute aus diesen Raubzügen behielten die Kaperer als Lohn. Den anderen Teil bekam der König. Henry Morgan brachte seinem König Geld und Gold im Übermaß ein. Zum Dank dafür wurde er gut ausgestattet. Die Oxford war ein Schiff des englischen Königs. Erwartungsvoll blicken die Männer ihrem Anführer auf dem königlichen Kriegsschiff entgegen. Ihre eigenen Boote kommen ihnen auf einmal wie Nussschalen vor. Unter ihnen ein Mann namens Alexandre Olivier Ex-Camelin. Bei allen Beutezügen morgens kämpft er mit. Und er schreibt auf, was er als Pirat erlebt. Plant ein Seeräuber einen Beutezug, so benachrichtigt er seine Kumpane. Jeder Mann muss sich selbst mit Gewehr und Munition versorgen, ehe er an Bord kommt. Sind alle Lebensmittel an Bord, wird abgestimmt, wohin man fahren solle. Ein Teufelskerl, dieser Morgan. Was ist dieses Mal sein Plan? Fast alle Männer, die ihn vor der Illa Vache erwarten, waren bei Morgans letztem Beutezug dabei. Auch Ex-Camelin. Glorreiche Tage waren das, als sie mit Henry Morgan Portobello verwüsteten, die drittgrößte Siedlung der Spanier. Drei Forts mussten bezwungen werden, dann fielen die Stadtmauern. Ex-Camelin erinnert sich mit Grausen, wie die Reichen dabei behandelt wurden. Die Räuber ließen sich die Reichsten der Gefangenen zeigen. Diese befragten sie nach ihren versteckten Gütern und folterten sie so lange, bis sie entweder starben oder aussagten. Die Räuber verschonten nur diejenigen, welche sie zu den Verstecken führten. Ein kleines Vermögen sprang für jeden der Männer dabei heraus. Und dieses Mal. Henry Morgan sagt zunächst nur ein Wort. Cartagena. Die Männer werden still. Was? Cartagena? Ein Angriff auf die stärkste Festung der Spanier? Das ist Wahnsinn. Die Sonne hat Morgan das Hirn verbrannt. Da machen wir nicht mit, murren die Ersten. Meuterei liegt in der Luft. Doch dann zählt Morgan die vielen Schätze auf, die in Cartagena lagern. Dabei blitzen Morgans Augen, als gehörte das ganze Gold schon ihnen. Die Goldstadt Cartagena. Wahrhaftig, unter Morgans Führung könnte der Raubzug gelingen. Am Ende wird abgestimmt und alle sind sich einig. Wir sind dabei. Dann rollt die Fässer mit dem Rum an Deck. Morgen sind wir tot. Die rauen Gestalten lachen. Es wird gefeiert. Cartagena. Henry Morgan bittet die Kapitäne der anderen Schiffe zu einem Festessen an Deck der Oxford. 800 Männer trinken sich Mut an, bis kaum noch einer aufrecht stehen kann. Mitten in Morgans rauschendem Fest eine gewaltige Explosion. Die vordere Pulverkammer der Oxford zerbirst mit einem ohrenbetäubenden Knall. Die Luft erzittert. Ein riesiger Feuerball steigt auf. Zersplitternde Schiffsplanken und schreiende Menschen. Feuer! Gott steh uns bei! Feuer! Überall! So viele Verletzte und Tote. Überall Tote. Das ist die Hölle. Die nächste Explosion. Das Feuer hat die andere Pulverkammer erreicht. Die zweite Erschütterung ist noch schrecklicher als die erste. Holz- und Metallsplitter durchsieben das Schiff und reißen den Bauch der Oxford auf. Das stolze Schiff zerbricht in mehrere Teile. Wie auf allen Schiffen, die wegen der Kanonen Schwarzpulver an Bord hatten, war die Luft in den Pulverkammern der Oxford hochexplosiv. Ein Funke genügte, um eine Katastrophe auszulösen. Nur mit Filzschuhen betrat man die Pulverkammern. Schon die Nägel, mit denen normale Schuhe zusammengenagelt waren, konnten, wenn man auf ein Metallteil trat, einen Funken schlagen, der eine Explosion auslöste. Die Pulverkammern wurden streng bewacht. Womöglich haben sich die Wachmänner während des Trinkgelages an diesem 2. Januar 1669 mitreißen lassen und ihre Posten verlassen. Stand die Tür der vorderen Pulverkammer offen? War es ein fliegender Funke, der unglücklich in die Pulverkammer schwirrte, als man im Laufe des Festes die Kanonen zum Salut zündete? Oder ein paar in Partystimmung abgefeuerte Pistolenschüsse? Möglich wäre auch ein betrunkener Matrose, der Pfeife rauchend unter Deck kam. Hinterher war niemand mehr am Leben, der hätte sagen können, was genau passiert ist. Verletzte Matrosen, überall im Meer, ein Schreien und Wehklagen. Kaum einer kann schwimmen. Sie rudern verzweifelt mit den Armen, um sich über Wasser zu halten. Manche klammern sich an brennende Schiffsteile. Und der Anführer? Wo ist Ihr Anführer? Henry Morgan ist von der ersten Druckwelle ins Meer gefegt worden. An einen Eichenbalken, aus dem Bug seines Schiffes geklammert, sieht er seinen Lebenstraum in Flammen aufgehen. Das stolze Schiff, das ihm der König anvertraut hat, und seine brennenden, ertrinkenden, verwundeten, schreienden Gefolgsleute. Henry Morgans Entsetzen ist unbeschreiblich. Am liebsten würde er mit den Trümmern der Oxford auf den Meeresboden sinken. Es kommt zu weiteren Explosionen. Das Feuer greift über auf die Schiffe, die neben der Oxford ankern. Auch hier sind die Pulverkammern gefüllt. Henry Morgan wird von einem herumfliegenden Trümmerteil am Kopf getroffen. Er blutet stark. Das Leben fließt aus ihm heraus. Er sinkt unter Wasser. Aber dann passiert das, was immer geschieht, wenn Henry Morgan in die äußerste Ecke gedrängt wird. Wenn alles gegen ihn spricht, dreht er die Situation zu seinen Gunsten um. Henry Morgan kämpft sich an Land von Illawash, versammelt seine überlebenden Männer, erklärt ihnen, dass er aufgrund der Ereignisse seine Pläne geändert hat. Sie würden nun statt Cartagena Maracaibo angreifen. Eine Stadt, die weniger stark befestigt ist. 200 Tote treiben in der Bucht. 300 bis 400 weitere Männer sind schwer verletzt. Von der Oxford haben außer Henry Morgan nur 5 Männer und 4 Schiffsjungen das Unglück überlebt. Aber Mitleid ist ein Fremdwort für Captain Morgan, erinnert sich Ex-Kemmerler. Man fischte dann tagelang nach den umhertreibenden Leichen. Aber nicht, um sie zu bestatten, sondern um sie ihrer Kleider und goldenen Ringe zu entledigen. Dann überließ man die Leichen den Haien. Die unbeschädigte Satisfaction, auch ein stattliches Schiff mit vielen Kanonen, wird Morgans neues Flaggschiff. Wind kommt auf, sie segeln los. Delfine durchbrechen die Wasseroberfläche, die freundlichen Tiere schwimmen der Flotte voraus. Und nicht ein einziges Mal blickt Captain Morgan zurück. Henry Morgan ist bald mächtiger als vor der Katastrophe. Die Plünderungen von Maracaibo und später von Panama treffen die Spanier so empfindlich, dass sie kurz davor sind, England den Krieg zu erklären. An die Oxford oder eher an das, was von ihr übrig geblieben ist, denkt bei den vernichtenden Erfolgen über die Spanier niemand mehr. 350 Jahre lang ruht sie versunken am Grund des Meeres. Die Stelle, an der sie untergegangen ist, ist längst in Vergessenheit geraten. Und das wäre bis heute so, wenn der deutsche Wracktaucher und Dokumentarfilmer Rick Haupt im Jahr 1999 nicht einen Filmauftrag bekommen hätte, der ihn nach Haiti brachte. Der sportliche, dunkelhaarige Taucher sollte das Wrack der Blue Nose aufspüren. Ein kanadisches Schiff, das vor mehr als 50 Jahren in der Karibik auf einen Riff gelaufen und gesunken war. Die Filmcrew fliegt mit 54 Kisten Ausrüstung von Kanada nach Jamaika. Die Blue Nose, das kanadische Schiff, ist in etwa dort untergegangen, wo auch Henry Morgan die Oxford verloren hat. 100 Kilometer karibisches Meer liegen zwischen Jamaika und Haiti. Und dorthin muss Rick Haupt mit seiner Crew erst einmal kommen. Sobald sie mit gemieteten Booten die Küste Jamaikas verlassen, zieht sich der Himmel zu. Auf einmal sind die Wolken aufgezogen. einer dieser Stürme, die einfach aus nirgendwo kommen. Es verändert sich alles, man sieht nichts mehr. Dann kam der Regen noch dazu, es wird dunkel. Man denkt, man ist mitten in der Hölle. Diese schwefelgelbe, wie soll ich sagen, es alles verändert sich. Das Wasser, es wird so dunkel. Und am Himmel sieht man wirklich so eine Art blau-gelbliche Farbe aufziehen. Ja, und dann ging es richtig los. Der Wind kam natürlich von vorne noch dazu. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie laufen und laufen und laufen und nicht von der Stelle kommen. Keiner von uns hat noch gut ausgesehen. Everett war der Einzige und der eine Kapitän. Es war der Einzige, die also keine Übelkeit verspürten. Im Gegenteil, Everett kam aus der Kombüse raus, schmierte sich ein Brot mit viel Mayonnaise. Wie er da reingebissen hat, musste ich mich übergeben. Das war zu viel. Normalerweise erledigt man die Strecke in ungefähr 18 Stunden. Wir brauchten 39. Kurz bevor die Südküste Haitis in Sicht kommt, klart das Wetter endlich auf. Bevor Rick Haupt und seine Crew zu der alten Pirateninsel gelangen, müssen sie in möglichst großem Abstand das langgestreckte, gefährliche Mad Reef passieren. Das verrückte Riff, wie es übersetzt heißt, an dem schon zahllose Schiffe zugrunde gegangen sind. Auch die Blue Nose, nach der Rick Haupt sucht. Man sieht eigentlich das Riff überhaupt nicht. Wenn ein Schiff also die große Bucht zieht und da voll drauf zufährt und durch Sturm das eigentliche Riff nicht sieht, er rast genau auf diese Felsen und Korallen zu. Und dann sinkt's. Ein Riff ist ein gewaltiger Hügel unter Wasser und hat sehr scharfe Zacken. Diese Zacken entstehen im Laufe von vielen Jahrhunderten durch Korallentiere. Ich vergleiche das manchmal mit einer Kettensäge. Eine Kettensäge, die läuft ums Blatt rum und dreht sich rasend schnell. Wenn man die jetzt ins Holz rein tut, dann sägt es das Holz ab. Wenn man sich jetzt umdenkt in ein Schiff, das Fahrt hat und dann in die Korallen reinfährt, haben sie denselben Effekt. Das Schiff bewegt sich, die Korallen fressen sich ins Holz rein und reißen natürlich dann, in früheren Schiffen zumindest, die ganze Seite sehr schnell auf. Am Morgen nach dem Sturm kann die Suche nach der legendären Blue Nose beginnen. Die Blue Nose ist das Schiff, das in Kanada auf der Rückseite der 10-Cent-Münzen abgebildet ist. Ein Segelschiff voller Kraft und Eleganz, das jedes Rennen gewann, an dem es je teilnahm. Das berühmteste Schiff Kanadas lief in der Nacht zum 28. Januar 1946 fernab der Heimat auf ein Riff, das Mad Reef vor Isla Vache. Ob sie die Blue Nose wohl finden? Die Suche nach einem Wrack ist immer ein bisschen wie ein Glücksspiel. Wir haben schon zig Shipwrecks gesucht, haben gewusst, wo die untergegangen sind, ziemlich genau sogar, und haben sie trotzdem nicht gefunden. Das heißt, wir haben 20 Meter von einem Shipwreck entfernt getaucht und haben es nicht gefunden. Aber im Meer ist eben alles anders, das ist eine andere Dimension. Und man muss sehr, sehr oft tauchen. Und das haben wir an diesem Riff auch gemacht und ein ziemliches Gelände absuchen. Beim zweiten Tauchgang passiert etwas Unerwartetes. Die Strömung am Riff hat ihr kleines Beiboot etwas abgetrieben. Das Boot muss rumgeschwungen sein, denn wie wir ins Wasser gesprungen sind zu dem Moment, springen rein und hätten uns fast die Köpfe an einigen Kanonen eingeschlagen, die da einfach aus dem Riff raus. Wir waren total überwältigt. Das ist ein Bild für Götter. Da stellt sich ihnen die Haare auf unter Wasser. Und Kanonen, die waren für uns schon immer interessant, weil das heißt, dass da irgendein altes Schiff ist. Wir sind also auf dem Wrack gestoßen, nicht auf die Blue Nose. Aber hier unten muss ein Wrack sein, sonst wären die Kanonen nicht da. Sie bilden Gruppen und suchen Quadratmeter für Quadratmeter das Riff ab. Rick Haupt ist in dem Team, das die rechte Seite des Riffs untersucht. Dann haben wir also dieses Riff abgegrast und haben fast ein Wrack neben dem anderen gefunden. Alles, was man sich in seinen kühnsten Träumen vorstellen kann. Das heißt also, sie konnten dort einen alten Frachter sehen vom späten 18. Jahrhundert neben Schiff vom 16. Jahrhundert. Und vom 20. Jahrhundert ein Metallmast neben einer Kanone. Jedenfalls sind wir hier auf einen Wahnsinns-Schiffsfriedhof gestoßen. den anscheinend noch nie jemand zuvor gesehen hatte. Alle im Team wissen, dass sie an etwas Großem dran sind. An etwas sehr Großem. Sie vergessen völlig, warum sie eigentlich hierher gekommen sind. Jeder im Team hat angefangen, sich mehr für die Kanonen zu interessieren, wie für die Blue Nose. Es konnte aber nicht sein. Wir haben einen Job zu erledigen. Und mit Mühe und Not konnte ich dann mein Team davon überzeugen, das heißt, lasst das mal beiseite, lasst uns die Blue Nose finden, sehr, sehr schnell. Und dann haben wir noch Zeit übrig, eventuell. Und dann können wir uns auf die anderen Sachen konzentrieren. Wracktauchen in warmen Gewässern heißt, man sucht nach Gegenständen aus Metall, Glas, Keramik, Stein, nach Münzen, Schmuck, Gold und Silber. Nicht nach ganzen Schiffen. Alles Holz, woraus die alten Schiffe ja zum größten Teil bestanden, wird im Laufe von wenigen Jahrzehnten von Bohrwürmern aufgefressen. Auch die Blue Nose war aus Holz. Der Anker und vielleicht noch den Motor der Blue Nose. Mehr kann Rick Haupt nicht erwarten zu finden. Voller Erleichterung findet der Dokumentarfilmer diese Überbleibsel nach einigen Tagen. Er macht seine Filmaufnahmen und hat bald genug Material für seinen Fernsehfilm zusammen. Endlich kann Rick Haupt sich das Gebiet um die Kanonen herum näher ansehen. In seinem Kopf spukt schon die ganze Zeit der Name Henry Morgan herum. Er weiß, dass Henry Morgan auf Isla Vache einen Schlupfwinkel hatte. Dass er irgendwo in diesem Gebiet Schiffe verloren hat. Sollte er tatsächlich auf Captain Morgans Schiffe gestoßen sein? Das wäre eine Sensation. Da war eine kleine Kanone, eine Messingkanone, also vom Hinterteil von einem Schiff. Das ist da in einer Sandkuhle gelegen, ne? Also geglänzt wie Gold. Vom Sand ganz fein geschmirgelt und also es ist toll ausgesehen. Weitere Fundstücke, Musketenkugeln, eine Art Pistolenkugel. Damit steht fest, hier ist ein Schiff aus dem 17. Jahrhundert. Eine starke Spur. Führt sie aber auch wirklich zu Captain Morgan? Die Zeit rennt ihnen weg. Das Filmteam muss zurück nach Kanada. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt, dass wir unbedingt zurückkommen müssen, ob es da Pflastersteine regnet oder nicht. Wir haben genau gewusst, dass jeder von uns zu dieser Insel zurückkehren will. Zurück in Kanada stürzt sich Rick Haupt auf alles, was er an Dokumenten über Morgan und über die Piraten finden kann. Er stößt auf alte Seekarten aus der Zeit Henry Morgans, auf Briefe, die Henry Morgan selbst verfasst hat. Vertieft sich in den Bericht von jenem Alexandre Olivier Ex-Camelin, der zur Mannschaft von Henry Morgan gehörte und alles aufgeschrieben hat, was er erlebte. In seinen Gedanken befindet Rick Haupt sich im Jahr 1669 an Bord der Oxford. Wenn er die Augen schließt, meint er die Geräusche an Bord zu hören. Er kann sich sogar vorstellen, wie es auf der Oxford gerochen hat. Der Gestank an Bord eines Piratenschiffes war unerträglich. Die Lebensmittel verdarben schnell. Das Trinkwasser wurde bald brackig. Sauberkeit fanden die Piraten überflüssig. An ihre Flöhe waren sie gewöhnt. Wasser zum Waschen gab es erst gar nicht. Nach Monaten auf See stank es selbst auf dem Oberdeck an der frischen Luft. Auf allen Schiffen reisten Mäuse und anderes Ungeziefer mit. Giftspinnen und Skorpione zum Beispiel, die mit dem Feuerholz an Bord gelangt waren. Die schlimmste Plage aber waren Ratten. Nicht Hunderte, Tausende. Sie machten sich über die Vorräte her, nagten die Seile, die Segel und manchmal auch die Seeleute an. Die hygienischen Zustände waren eine Katastrophe. Das Essen bestand aus einem steinharten Keks, gebacken aus Wasser, Mehl und Schweineschmalz und etwas getrocknetem Fleisch. Und das gab es jeden Tag. Ex-Camelin, der scheußlich harte Zeiten durchlebt hatte, bevor er zu den Piraten kam, eine Zeit lang musste er einem Mann, der ihn fast verhungern ließ, als Sklave dienen, fand das ausgesprochen lecker. Das Fleisch stammt von Wildschweinen, Schildkröten oder auch von zahmen Schweinen. Zuweilen überfallen sie nämlich einen Pferch der Spanier. Zweimal täglich wird gekocht. Die Mahlzeit besteht nur aus einem Gericht, das aber oft besser schmeckt als die delikatesten Speisen, die man an Fürstenhöfen vorgesetzt bekommt. Dazu gab es etwa einen Liter Wasser pro Mann. Das je länger die Reise dauerte, desto fauliger wurde. Die Piraten durften aber Bier und Rum in großen Mengen trinken. Diese Getränke waren gesünder als das verdorbene Wasser. Das liegt an der keimtötenden Wirkung von Alkohol. Besonders gefiel Exquemelin, dass die Piraten so gut zusammenhielten. Alle sind einander überaus treu und stets hilfsbereit. Steckt einer von ihnen in Schulden, so helfen ihnen die anderen aus und strecken ihm das Geld vor. Alle Piraten unterzeichneten einen Vertrag, in dem vereinbart wurde, was passierte, wenn einer von ihnen im Kampf, also bei der Arbeit, verwundet wurde. Im Allgemeinen sieht dieser Vertrag so aus. Ist ein Mann verwundet oder hat er Gliedmaßen verloren, so bekommt er folgende Entschädigung. Für den rechten Arm 600 Peseten oder 6 Sklaven. Für den linken Arm 500 Peseten oder 5 Sklaven. Für ein eingebüßtes Auge erhält man ebenso viel wie für einen verlorenen Finger, nämlich 100 Peseten oder einen Sklaven. Für eine Wunde im Leib, aus der der Eiter mit einer Röhre abgeleitet werden muss, wird man mit 500 Peseten oder 5 Sklaven entschädigt. Auch die Aufteilung der Beute war klar geregelt. Was übrig blieb, nachdem die Verwundeten ihr Schmerzensgeld erhalten hatten, wurde gerecht aufgeteilt. Keiner durfte sich heimlich etwas in die Tasche stecken. Auf dem eroberten Schiff darf zunächst niemand etwas anrühren, da die gesamte Beute an Geld, Juwelen, Edelmetallen und Kaufmannswaren gleichmäßig verteilt wird. Um Betrügereien zu vermeiden, muss jeder vor der Verteilung einen Eid auf die Bibel schwören, dass er nichts von dem eroberten Gut für sich behalten habe. Hat einer einen Meineid geleistet, wird er aus der Gemeinschaft der Seeräuber für immer ausgeschlossen. Jede Art von Fehlverhalten wurde hart bestraft. Wer versuchte wegzulaufen, wurde mit einer Pulvertasche, einer Flasche Wasser und einer Pistole auf einer Insel ausgesetzt. Wer seine Waffe nicht sauber und angriffsbereit hielt, kriegte nichts von der Beute ab. Wer einen Kameraden bestahl, wurde erschossen oder auf einer einsamen Insel ausgesetzt. Wer einen Kameraden angriff, wurde mit 39 Peitschenhieben bestraft. Wer unter Deck eine Waffe abfeuerte, Tabak ohne Kappe auf seiner Pfeife rauchte oder eine Kerze ohne Laterne trug, erhielt ebenfalls 39 Peitschenhiebe. Henry Morgan segelte unter englischer Flagge. Streng genommen war er kein Pirat, sondern ein Freibeuter. Der König garantierte ihm in einem Brief für all seine Schandtaten und Verbrechen Straffreiheit. Ein Freibeuter ist also ein Pirat mit königlicher Genehmigung zum Rauben, Morden und Plündern. Piraten ohne Freibrief segelten unter der berühmten schwarzen Totenkopfflagge. Entwickelt hat sie sich aus der schwarzen Flagge, die jedes Schiff mitführte. Die schwarze wurde als Warnung gehisst. Bleibt weg, wir haben die Pest an Bord. Achtung, Krankheit, Ansteckungsgefahr. Die Piraten versahen diese schwarze Flagge später mit einem weißen Kreuz, das bald durch gekreuzte Knochen und einen Totenschädel ersetzt wurde. Manchmal auch durch ein ganzes Skelett. Die meisten Piratenschiffe segelten, um kein Aufsehen zu erregen, unter der Flagge von friedlichen Ländern. So konnten sie ganz nah an Schiffe, die sie ausrauben wollten, heranfahren. Erst im letzten Moment, kurz vor dem Angriff, hissten sie die gefürchtete Piratenflagge. Das bedeutete dann, ergebt euch kampflos. Wer es wagt, Widerstand zu leisten, wird grausam umgebracht. Eines Tages fällt Rick Haupt ein Brief von Captain Morgan an einen reichen Kaufmann in die Hände. Ich nehme an, Sie haben von dem unglücklichen Verlust der Jamaica Merchant am 25. Februar an der Ostseite der Isla Wash gehört. Alle Menschen wurden gerettet. Hier gebe ich Ihnen eine Liste der Gegenstände aus dem Besitz seiner Majestät, die noch geborgen werden konnten. 8 Fässer mit Schwarzpulver, 458 Handgranaten. Jamaica Merchant, 301 Musik. Isla Wash. Die Jamaica Merchant also. Es ist so gut wie sicher, dass sie die Überreste der Jamaica Merchant entdeckt haben. Auch die inzwischen ausgewerteten Proben deuten darauf hin. Nicht die Oxford. Nein, bestimmt nicht. Aber wo liegt dann die Oxford? Henry Morgans berühmtestes Schiff. Rick Haupt spürt, dass die Oxford sein Schiff ist. Der Gedanke, sie zu finden, erregt ihn, lässt sie nicht mehr los. Immer mehr Einzelheiten trägt Rick Haupt zusammen. Der Dokumentarfilmer verbringt Tage und Wochen in Archiven und Bibliotheken. Er findet Briefe von dem Schiffsarzt Richard Brown, der mit Morgan zu Tisch saß, als die Explosion die Oxford zerfetzte. Nur 6 Männer und 4 Jungen wurden gerettet. Der Unfall wurde vermutlich durch die Unachtsamkeit eines Kanoniers verursacht. Ich selbst nahm mein Essen mit den anderen ein, als der Hauptmast brach und auf die Kapitäne Eilert und Bickford stürzte und sie direkt auf dem Kopf traf. Nirgendwo gibt es genaue Angaben, in welcher Bucht die Oxford unterging. Spätestens, als Rick Haupt sich tagelang durch dicke Telefonbücher arbeitet, bei zahllosen Morgens von heute anruft, um vielleicht dabei auf einen Nachkommen von Henry Morgans Familie zu stoßen, da weiß er, dass er besessen von der Geschichte ist. Er kann sich nicht dagegen wehren. Es ist einfach so. Er hat den tiefen Wunsch, dieses eine Schiff zu finden. Die Oxford. Die schicksalhafte Oxford. Es war der absolute Traum, dieses Schiff zu finden. Der absolute Traum. Tagsüber rechnet Rick Haupt durch, was er für die Suche nach der Oxford benötigt. Der Transport und die Unterbringung des Teams, Essen und Trinken für mehrere Wochen, die mehrere Tonnen schwere Ausrüstung, die Schiffsmiete, Zollgebühren. Für all das hat der Dokumentarfilmer nicht genug Geld. Günstiger wäre es, überlegt er sich, hätte er ein großes Schiff. Am besten einen Katamaran, ein Segelschiff mit 2 Rümpfen, die durch ein Deck miteinander verbunden sind. Die beiden Rümpfe müssten groß sein, sehr groß sogar. Dann könnte man in ihnen wohnen. Sie würden mit der Crew in die Karibik segeln. Dazu braucht man nicht einmal Sprit. Essen, Ausrüstung, alles, was man braucht, wird bequem an Bord untergebracht. Sie könnten sich Zeit lassen. Sie könnten an Bord sogar das Filmmaterial bearbeiten. Nachts oder an Tagen, wenn sie nicht tauchen können. Wenn er doch nur das Geld dafür hätte. Wenn. Es fällt ihm schwer, bei seinem nächsten Filmauftrag, der ihn nach Barbados führt, ganz bei der Sache zu sein. Jede Nacht träumt er von der Oxford. Und jeden Tag rechnet er die Kosten durch. Und schließlich findet Rick Haupt einen, der mitträumt. Einen mehrfachen Millionär auf Barbados, der zu ihm sagt, kauf einen Katamaran und was dir an Geld fehlt, leg ich dazu. Ich will dabei sein, wenn du die Oxford findest. Rick Haupt ergreift die Chance. Er fängt sofort an, nach einem geeigneten Schiff zu suchen, ruft Schiffsmakler auf der ganzen Welt an. Wenige Tage später rattert das Bild eines außergewöhnlichen Katamarans aus seinem Faxgerät. Da weiß er, er hat sein Schiff gefunden. Also es war Liebe auf den ersten Blick. Es war dieses Gefühl, wenn man irgendwas sieht, das ist es, das ist genau das. Es war einfach groß gewesen. Es war alles da, das sie sich in ihren kühnsten Träumen gar nicht vorstellen können. Zu der Zeit war es der größte private Katamaran, der jemals gebaut wurde. Der Mast war 40 Meter hoch. Der musste gekürzt werden um 2 Meter, weil er sonst nicht unter der Brücke bei Kiel durchgepasst hätte. Das muss man sich echt mal vorstellen. 43, 44 Meter lang, 17 Meter breit. und ein Aussehen, das ich noch niemals gesehen habe. Es war ein Unikat, gibt es kein zweites. Diese zwei Pontoons, die sich da fast 40 Meter lang hier gestreckt haben, das war der absolute Wahnsinn. Ich war total überwältigt. Proviant für 2-3 Monate kann man auf diesem Schiff mitführen. Eine Meerwasserentsalzungsanlage produziert jeden Tag 5000 Liter Frischwasser. Genau das, wonach Rick Haupt gesucht hat. Nur besser. Man einigt sich auf den Kaufpreis. Das Boot muss noch umgebaut werden. Rick Haupt lässt beispielsweise die Tauchplattformen verlängern. Von vorne bis hinten wird alles überholt. Auch Reparaturen stehen an. Alles Geld, was sie haben, stecken Rick Haupt und seine Frau in dieses Boot. Den Rest bezahlt der Sponsor. Ein Jahr lang arbeiten sie. Dann ist der Katamaran endlich so, wie er sein soll. Unser Herz war da drin. Wir waren, meine Frau und ich, wir waren total begeistert. Ich glaube, meine Frau noch, sogar noch mehr wie ich. Die erste Fahrt des umgebauten Bootes im Dezember 2000. Die Coral Queen, die Korallenkönigin, so haben sie ihren Traum getauft, segelt von der Werft in Danzig, wo sie umgebaut wurde, in die Karibik ab. Dieses Schiff ist ihr neues Zuhause. Nahezu alles, was Rick Haupt und seine Frau besitzen, ist an Bord. Ihre Kleidung, ihre Computer, ihre Ausrüstung. Auf der Ostsee ist es stürmisch, kein Problem für die stolze Coral Queen. Es hat sich so gut verhalten im Wasser, auch bei schwerem Seegang, dass sie im Boot ein Glas Wasser hinstellen konnten, ohne dass das Wasser geschwappt wäre im größeren Wellengang. Also es war absolut perfekt. Zwei Tage vor Silvester verabschieden sich Rick Haupt und seine Frau von der Crew und gehen von Bord. Sie müssen noch 1000 Sachen erledigen, bevor es richtig losgehen kann mit der Suche nach der Oxford. Papierkram halt, Versicherungsgeschichten, alles Mögliche. Auf Teneriffa wollen sie wieder zu ihrer Crew stoßen. Von dort wollen sie gemeinsam den Atlantik überqueren. Jeden Tag telefoniert Rick Haupt mit seinen Leuten. Silvester soll es Sturm geben. Sicherheitshalber ankert das Schiff in der geschützten Bucht von Brest in Frankreich. Und dort passiert das Unfassbare. Nachts um 3.15 Uhr, werde ich nie vergessen. Es war das neue Jahr, 1. Januar 2001. Anruf, Telefon klingelt, Everett am Telefon. Ich höre im Hintergrund schon die Geräusche. Wahnsinnssturm. Everett sagt, der Sturm hat uns mitten in der Bucht am Ankerplatz erwischt. Ist der Hurricane also mit 130, 140 Stundenkilometer direkt in die Bucht ein, hat den Katamaran von seinen zwei Ankern losgerissen und auf die Felsklippen zugetrieben. Und dann, als es abgebrochen hat, hat Everett nochmal angerufen. Er hat gesagt, Rick, das Boot ist verloren, wir sitzen auf den Felsen und alles muss gerettet werden. Im Hintergrund die Geräusche noch gehört von den Männern und das Hin und Her und das Krachen, ein unwahrscheinliches Krachen. Haben also die Wellen, dieses Riesenschiff auf die Felsen drauf wie ein Spielzeug. Das Boot wurde aufgerissen von vorn nach hinten. Also das Wasser ist vorne rein und hinten wieder raus. Auf 7 Kilometer, verstreut am Strand, findet man später die Ausrüstung, die für die große Tauchexpedition nach Captain Morgans Schiffen bestimmt war, wieder. Aus der Traum. Aus und vorbei. Was von der Coral Queen übrig geblieben ist, wird verschrottet. Die Geschichte wäre hier zu Ende, wenn Rick Haupt nicht in einem Charakterzug Henry Morgan ausgesprochen ähnlich wäre. Er ist zwar tief getroffen von dem Verlust seines Schiffes, aber er gibt sich nicht geschlagen. Er weigert sich einfach, klein beizugeben. Er muss dieser Sache, mit der er nun einmal angefangen hat, auf den Grund gehen. Buchstäblich. Sonst lässt sie ihm keine Ruhe. Er findet einen neuen Geldgeber, der bereit ist, einen Teil der Kosten für die Expedition in die Karibik zu übernehmen. Einen Bergungsunternehmer mit einer hochtechnischen Ausrüstung. Nur 3 Monate nach dem Untergang der Coral Queen ist Rick Haupt wieder auf dem Weg nach Île La Vache. Schätzungsweise 3 Millionen Wracks aus allen Zeiten der Menschheitsgeschichte kann man weltweit auf dem Meeresboden finden. Wahrscheinlich so um die 30.000 davon haben noch eine kostbare Ladung an Bord. Heutzutage spürt man Wracks mit modernen Geräten auf. Mit einem Side-Scan-Sonar zum Beispiel, der wie ein kleiner Torpedo aussieht und an einem Kabel hinter dem Suchschiff hergezogen wird. Damit stößt man Schallwellen aus, die von den Dingen unter Wasser zurückgeworfen werden. Gegenstände bis zu der Größe einer Kaffeetasse werden mit diesem Sonar auf einem Computerbildschirm sichtbar gemacht. Runtertauchen und nachsehen muss man natürlich in jedem Fall. Die Suche wird aber viel gezielter. Obwohl sie gründlich suchen und mit der besten Ausrüstung, die es zurzeit auf der Welt gibt, anreisen, die Oxford finden sie nicht. Das Ergebnis der Expedition ist dennoch beeindruckend. Sie entdecken insgesamt 9 Kanonen der Jamaica Merchant und zahlreiche Einzelteile, Töpfe, Scherben und vieles, was noch ausgewertet werden muss. Sie sichern die Fundstelle. Die englischen Zeitungen überschlagen sich vor Begeisterung. Nur Rick Haupt kann sich nicht so recht mitfreuen. Wir haben sehr, sehr viel Geld verbraucht, nur um herauszufinden, dass dort, wo wir gesucht haben, die Oxford nicht war. Das war total ein Schlag ins Wasser. Naja, was Positives kam raus. Wir wissen jetzt, dass die Oxford nicht dort ist, wo sie wir vermutet haben und wie die Historiker das gesagt haben. Das heißt, in den Orten, an denen wir noch nicht gesucht haben, muss logischerweise die Oxford sein. Und damit fing der Wahnsinn wieder an. Ich hasse unerledigte Sachen. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, dass da unten was liegt. Ich hatte das Gefühl, dass da dieser Captain Morgan aus seinem nassen Grab nach mir ausschreit. Anders kann man es fast gar nicht mehr erklären. Es war wie eine Sucht irgendwie. Je mehr ich darüber gelesen habe, umso schlimmer wurde es. Inzwischen hat Rick Haupt erstaunliche Fakten zusammengetragen. Zum Beispiel, dass Henry Morgans Mutter eine Deutsche war. In Lippstadt hat Morgens Vater sie kennengelernt. Anna Petronella von Polnitz war die Tochter des Bürgermeisters von Lippstadt. Eine Zeit lang lebten Henry Morgens Eltern in Bamberg. Dann zogen sie nach England um. Genauer gesagt nach Wales, wo Henry Morgan 1635 auf die Welt kam. Danach werden die Spuren rar. Rick Haupt findet erst wieder Briefe und Berichte aus der Zeit, als Morgan schon ein berüchtigter Pirat war. Fest steht, dass Morgan als 20-Jähriger mit englischen Seesoldaten in die Karibik kam. Die englischen Soldaten sollten gegen die Spanier kämpfen, scheiterten aber kläglich. Henry Morgan blieb in der Karibik und schloss sich den Freibeutern an. Obwohl er noch sehr jung war, wählten sie ihn schon bald zu ihrem Anführer. Über 3 Jahre vergehen nach der zweiten Expedition, als Rick Haupt endlich einen englischen Fernsehsender davon überzeugen kann, eine dritte Expedition nach Illawash in Auftrag zu geben. Dieses Mal werden sie ganz bestimmt mit Bildern der Oxford heimkommen, verspricht er. Da ist er sich ganz sicher. Ein echter Kraftakt ist es, bis das Geld schließlich bewilligt wird. Die Crew fliegt daraufhin sofort nach Jamaika. Und während sie auf Jamaika letzte Vorbereitungen erledigen und auf das Boot warten, mit dem sie nach Haiti segeln wollen, bricht auf Haiti der Bürgerkrieg aus. Schreckensbilder von Haiti jeden Tag im Fernsehen. Die Leute bringen sich gegenseitig um. Alle wollen nur eines, weg von Haiti. Es gelingt Rick Haupt nicht, auch nur einen bewaffneten Sicherheitsmann zum Schutz der Crew für die Reise nach Haiti zu gewinnen. Selbst die härtesten Jungs winken ab. Nach Haiti zu reisen ist Wahnsinn. Dort ist Krieg. Und wir sitzen da und wollen dorthin, wo die meisten flüchten. Dann haben wir eben gesagt, machen wir das jetzt oder nicht. Wenn wir es nicht machen, ist alles verloren. Dann brauchen wir überhaupt nicht mehr anfangen. Und jeder hat dann gesagt, komm, lass uns das machen. So wie Rick Haupt auf Jamaika mit seiner Crew spricht, so in etwa hat auch Henry Morgan mit seinen Leuten gesprochen, bevor sie Maracaibo angriffen. Sollen wir es wagen, Maracaibo anzugreifen oder nicht? Es spricht alles dagegen. Also los, wir wagen es. Henry Morgan fährt am 1. Mai 1669 mit seiner kleinen Flotte in die Bucht von Maracaibo ein, als plötzlich, wie aus dem Nichts, hinter ihm drei gewaltige spanische Kriegsschiffe auftauchen, die sofort das Kanonenfeuer gegen die verhassten Piraten eröffnen. Henry Morgan dreht mit einem wahnwitzigen Schachzug die Situation zu seinen Gunsten um. Er richtet eines seiner kleineren Schiffe zu einer brennenden Bombe her und lässt es auf das größte und unbeweglichste Schiff der Spanier zufahren. Ex-Camelin bezeichnet Morgens wendiges Boot als Brandner. Man füllte den Schiffsraum des Brandners mit Palmblättern, die in eine Mischung von Pech, Schwefel und Teer getaucht worden waren. Längs der Bordwände spannte man große Leinstücke, die ebenso getränkt waren. Der Brandner erreichte das feindliche Schiff, und ehe man ihn unschädlich machen konnte, ging er in die Luft und setzte das gegnerische Schiff in Brand. Die Flammen greifen wütend um sich. Hilfe, Feuer, die Pulverkammer. Alle Mann von Bord, rette sich, wer kann. Nur wenige Mann der Besatzung kamen mit dem Leben davon. Die Räuber hätten zwar die Leute gerettet, aber diese wollten lieber ertrinken, als sich auffischen lassen. Die Piraten entern die übrigen Schiffe, ein Hauen und Stechen. Die Spanier fliehen, entkommen der Piratenmeute mit knapper Not und verschanzen sich in ihrer Festung, im Fort von San Carlos. Jetzt haben die Spanier wieder das Heft in der Hand. Sobald Morgan es wagt, mit seinen Schiffen durch die flaschenhalsenge Stelle aus der Bucht von Maracaibo herauszufahren, werden sie ihn versenken. Die Kanonen sind feuerbereit. Die Ratte sitzt in der Falle. Sie können es kaum erwarten. Eine Mordswut haben sie auf die gewissenlose Bande, die von den besiegten spanischen Kriegsschiffen 15.000 Pesos und zahlreiche Goldbarren geplündert hat. Wenn ihr aus der Bucht herausfahrt, dann seid ihr tot. Wenn ihr nicht herausfahrt, kriegen wir euch sowieso. Wir holen uns alles zurück. Von unserem Augenzeugen, von Alexandre Olivier Ex-Camelin, wissen wir, wie Morgan sich und seine Männer aus der brenzligen Situation befreite. Um zu entkommen, gebrauchte Morgan nun eine Kriegslist. Er ließ fast die ganze Mannschaft Kanus besteigen und an Land gehen, damit die Spanier glauben sollten, er bereite einen Sturm auf das Kastell vor. Sodann schlichen die Leute heimlich wieder auf das Schiff zurück, wo sie sich nicht mehr blicken ließen. Die Ratte greift von der Landseite her an. Er soll nur kommen. Und während die Spanier die Kanonen landeinwärts auf die Stelle richten, von der jeden Moment die Hölle losbrechen müsste und eine ganze lange Nacht lang glauben, dass der Angriff unmittelbar bevorsteht, setzt Morgan seelenruhig Segel und verschwindet in voller Fahrt aus der Bucht. Die Spanier waren verwirrt, weil sie immer noch einen Angriff von Land fürchteten und konnten ihnen daher kaum Schaden tun. Als Morgan sah, dass ihm alle Unternehmungen glückten, sann er auf größere Dinge. Auch seine späteren Raubzüge gelangen ihm, woraus man ersehen kann, dass Gott die Untaten der Räuber zuließ, um die Spanier zu bestrafen. Henry Morgan, unglaublich clever. Seine Männer verehren ihn. Der Erfolg spricht sich unter Piraten im ganzen Karibikraum schnell herum. Sie strömen ihm zu und wählen ihn zu ihrem Anführer. 1670 befehligt er eine Flotte von 36 Schiffen mit mehr als 1800 Mann. Panama. Jetzt auf nach Panama. 7000 Häuser. Prunkvolle Kaufmannsvillen. 10.000 Einwohner. Panama. 8 Klöster und 2 riesige Kirchen. Die Altäre sind aus purem Gold. Die Lagerhäuser quellen über. Als die Piraten am 24. Februar 1671 das völlig zerstörte Panama verlassen, führen sie eine Karawane von 175 schwer beladenen Ochsen und Maultieren mit sich. Kutschen und Karren mit Gold, Silber und Juwelen. Dazu 600 Gefangene, die für den Sklavenhandel bestimmt sind. Morgan geht nicht gerade sanft mit ihnen um, beobachtet der Augenzeuge. Das Schlimmste waren für sie Hunger und Durst. Nicht einmal die stillenden Mütter konnten Morgans Mitleid erregen. Er antwortete, er sei nicht gekommen, sich ihr Flennen anzuhören, sondern Geld zu holen. Ohne dieses würden sie ihm nicht entkommen. Eine sagenhafte Beute, ein nicht zu überbietender Erfolg. Der englische König weiß, wie man Kriegshelden belohnt. Er bereitet morgen in London einen jubelnden Empfang und schlägt den verfilzten, verlausten Wüstling mit dem angeberischen Zwirbelbart zum Ritter. Sir Henry Morgan. Seine Majestät Charles II. Ernennt ihn außerdem zum Vizegouverneur von Jamaika. Er ist jetzt ein gemachter Mann, lebt in Saus und Braus. Wenn ihm sein Amt Zeit lässt, segelt er nach Ilawash. Dort trifft er sich mit alten Kameraden und schaut nach dem Rechten. Auf dieser Insel soll er auch viele seiner Schätze vergraben haben. In der Erde sind Morgans Geld und Gold sicherer als auf einem Schiff. Denn einem Schiff kann damals wie heute viel passieren. Von Jamaika nach Ilawash, genau wie Henry Morgan. Rick Haupt und sein Team haben wegen der Unruhen schon so viel Zeit verloren, dass sie, sobald sie das Schiff haben, völlig überstürzt mitten in der Nacht aufbrechen. Als sie endlich auf Ilawash ankommen, haben sie nur noch 5 lächerliche Tage, um die Oxford zu finden. Länger dürfen sie das Boot, auf dem sie angereist sind, nicht behalten. Das Geld für den Trip ist eh so gut wie aufgebraucht. Es gibt noch weitere Buchten um Ilawash herum, in denen die Oxford liegen könnte. In dieser zeitlich engen Situation verlässt sich Rick Haupt auf sein Gefühl. Er entscheidet sich für die Bucht von Lahat auf der Rückseite der Insel. Dort geht die Crew an Land. Sofort kommen ein paar Einheimische an den Strand, um sie fröhlich zu begrüßen. Inzwischen kennt Rick Haupt sie alle bei Namen, weiß, welche Kinder zu wem gehören. Er stellt ihnen eine wichtige Frage. Gibt es hier in der Nähe einen Brunnen aus alter Zeit? Denn nur wenn hier Frischwasser zu holen ist, wäre Henry Morgan in diese Bucht eingesegelt. Andernfalls könnten sie sich die Suche hier genauso gut sparen. Nicht weit, vielleicht 500 Meter vom Strand entfernt, kommen wir an eine Lichtung. Da war ein Brunnen. Der war ziemlich neu. Und daneben war aber ein verschütteter Alter, Uralter, von den Steinen zu schließen. Und da wussten wir, das muss der Ort sein. Da war das klar und mussten sofort mit dem Tauchen anfangen. Wracktauchen, so viel ist wohl inzwischen klar, erfordert in erster Linie Geduld, Durchhaltevermögen und Beharrlichkeit. Manchmal über Jahre, manchmal über Jahrzehnte, manchmal ein Leben lang. Und dann braucht man natürlich noch Glück. Ob das Glück wohl dieses Mal auf ihrer Seite ist? Dann sind wir ins Wasser, die Gegend abgesucht, wo wir unser Boot geankert hatten. Nichts. Und dann haben wir nach dem dritten Tauchgang, glaube ich, war es, einen Anker gefunden. Das war das erste Zeichen. Also waren hier Schiffe. Und der Anker, den wir gefunden haben, das war ein britischer Admiralitätsanker. Und dann haben wir natürlich gedacht, wir haben es gefunden. Dann haben wir wie wild getaucht und die ganze Gegend abgesucht und nichts außer dem Anker, überhaupt nichts. Die Strömung im Wasser ist stark. Die Tauchgänge sind unglaublich anstrengend. Bei einer kurzen Erholungspause an Deck überlegen sie, ob die Oxford vielleicht mit der Strömung weggetrieben worden ist. Wohin führt die Strömung? Die Strömung führt genau auf ein Riff zu. Aufs Riff von Abaku. An diesem Riff tauchen, geht das überhaupt? An dem Riff war ein wahnsinniger Wellengang. Man hat also gesehen, wie diese Wellen in 7-Sekunden-Takt auf diesem Riff gebrochen sind mit einer Gewalt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich möchte keinen Taucher irgendwie raten, das jemals zu versuchen, in solchen Zonen zu tauchen, wenn man das nicht schon vorher schon irgendwann mal gemacht hat. Sie ziehen sich schwere Bleigürtel an und fahren mit einem Beiboot so nah es geht ans Riff heran. Und dann muss das Timing perfekt stimmen. Sie springen auf die Sekunde genau zwischen zwei dieser gewaltigen Riesenwellen ins Wasser. Das Blei zieht sie sofort nach unten auf den Meeresboden. So können die Wellen an der Wasseroberfläche sie nicht mitreißen und mit knochenbrechender Gewalt auf das Riff schleudern. Das wäre der sichere Tod für die Taucher. Wir sind also wie die Bodenwürmer durch den Sand und haben uns vorangearbeitet, immer gewartet, bis die nächste Welle vorbei war. Und dann sind wir wieder schnell ein paar Dinger weitergekrabbelt und haben uns da von einem Block zum anderen vorgearbeitet. Diese Tauchgänge am Riff von Abaku sind das Anstrengendste, was Rick Haupt je gemacht hat. Nach jedem Tauchgang wird ihm vom Beiboot aus ein Rettungsring an einem Seil zugeworfen. An den muss er sich mit seiner ganzen Kraft klammern. Dann zieht ihn das Boot mit einem kraftvollen Ruck weg vom Riff. Das Ganze findet bei stürmischer See und mit 20 Kilo Blei um den Bauch statt. Dreimal werden die Taucher auf diese Weise aus der Gefahrenzone gezogen. Dann können sie ihre Arme nicht mehr bewegen. Sie sind halbtot vor Erschöpfung und gefunden haben sie immer noch nichts. Bei diesem Wellengang ist die Suche völlig aussichtslos. Sie beschließen, den nächsten Tauchgang in der Nacht zu machen, wenn sich das Meer etwas beruhigt. Rick Haupt weiß, dass er mit einem Nachttauchgang ein hohes Risiko eingeht. Nachts, in einer verhältnismäßig bewegten Zone, soll man überhaupt nicht tauchen. Trotzdem haben wir es gemacht. Wir haben starke Lampen mitgenommen, sind dann runter. Und es war das erste Mal, dass wir uns ein bisschen freier bewegen konnten. Und dann, ich glaube, Bruce war der Erste. Der war auf einmal ganz aufgeregt. Der war vor mir und hat irgendein Ding in der Hand. Ich konnte es nicht sehen, weil nachts durch die vielen Fische, die da im Wasser sind und angelockt von dem Licht der Lampen, es war wie in ihrem Aquarium und so rum 1000 kleine Fische. Man konnte fast den Boden nicht mehr sehen. Und wie ich näher geschwommen bin, sehe ich schon, wie er lacht. Es war das Hinterstück von einer Muskete. Man hat genau durch die Korallenkrusten gesehen, wo der Abzugsmechanismus an der Seite war, das Steinschloss. Er hält das Ding so hoch und macht so eine Schießbewegung unter Wasser. Da wusste man, das war's, weil wo eine Muskete ist. Und dann haben wir uns umgeguckt, in den Sand rein. Ein Stück neben den anderen. Erst 5, 6 Musketenkugeln. Dann andere Stücke, Glas, halbe Weinflaschen. Es war wie im Wunderland, wie im archäologischen Wunderland. Überall, wohin sie geguckt haben, waren Kleinteile rumgelegen. Ein halber Tonkrug mit einem Henkel ragt da raus. Daneben das Ende von einer Muskete oder einer Pistole. Das ist nur der Anfang. Am nächsten Tag geht die Suche weiter. In ihrem Freudentaumel über die nächtlichen Funde vergessen die Taucher für eine Sekunde die Gefahr, die von den gewaltigen Wellen ausgeht. Und da passiert es. Eine Riesenwelle reißt sie mit, genau auf das Riff zu. Und auf einmal trägt die Welle uns auf irgendwas zu, was da vor uns rausragt. Und es waren zwei Kanonen, die sich gegenüberstehen, auf einem Hügel. Und genau auf die Kanonen zu. Dann die Welle hat uns zurückgerissen, auf eine andere Stelle hingetragen. Wieder eine Kanone. Also hat man erst gar nicht gesehen, an was man sich festgehalten hat. Kanone, ein Anker, am Boden, überall. Das ist ein großer Teil von einem Schiff. Und dann ist uns das Ausmaß mit jedem Tauchgang. Wir haben insgesamt 60 Kanonen gezählt. Die Oxford und die Boote, die mit ihr untergegangen sind. Endlich. Rick Haupt hat gefunden, wonach er 5 Jahre lang gesucht hat. Der Fund ist eine Sensation. Die Londoner Times schätzt ihn als ebenso bedeutsam ein wie den Fund des Wracks der Titanic. Rick Haupt möchte nichts von den Fundstücken für sich behalten. Keine Kanone und nicht die kleinste Musketenkugel. Ein Wrack, das ist Rick Haupts tiefe Überzeugung, gehört allen Menschen. Nicht einem Einzelnen allein. Er möchte ein Museum bauen, damit die Menschen, die nach Ilawash kommen, sich vorstellen können, wie es war, damals, als Henry Morgan noch der Schrecken der Meere war. Das ist ihm wichtig, dass Menschen über die Geschichte nachdenken. Wo kommen wir her? Und was hat uns zu dem gemacht, was wir sind? Ich sage das oft, wie kann man in die Zukunft blicken, wenn man seine eigene Vergangenheit nicht versteht? Kehren wir noch einmal zurück in die Vergangenheit zu Sir Henry Morgan. Als Vizegouverneur von Jamaika hat er viele Aufgaben. Zuallererst lässt er die Stadt gut befestigen, damit weder Piraten noch Spanier sie einnehmen können. Wer könnte das besser als Henry Morgan? Er befehligt die englischen Soldaten und verbringt als ehrenwerter Richter jeden Tag viel Zeit am Schreibtisch. Er gehört jetzt zur besseren Gesellschaft. Aber eigentlich ist das kein Leben für einen wie Morgan. Er trinkt weit mehr, als für ihn gut ist, und setzt einen gewaltigen Bauch an. Am liebsten trifft er sich mit seinen alten Kumpanen in schummrigen Hafenkneipen, um kräftig einen über den Durst zu trinken und von alten Zeiten zu träumen, als noch das Meer sein Zuhause war. ...1688 erkrankt Henry Morgan schwer. Und am 25. August stirbt er. 53-jährig, wie es heißt, an den Folgen der Trinkerei. Sir Henry Morgan wird auf dem Friedhof von Port Royal beigesetzt. Ein Staatsbegräbnis mit schönen Worten über sein ehrenwertes Leben. Ein prunkvolles Grab neben anderen ehrenwerten Bürgern der Stadt. Es passt nicht zu seinem wilden Leben, dieses Ende. Es passt ganz und gar nicht. Und das Leben schreibt dieses Ende noch einmal neu. Denn 4 Jahre nach Henry Morgans Tod erschüttert ein gewaltiges Erdbeben die Stadt Port Royal und reißt den Friedhof mitsamt dem Pirat des Königs ins Meer. Da liegt er jetzt, versunken im Meeresgrund. Genau wie sein stolzes Schiff, die Oxford, die für alles stand, was Henry Morgan liebte. Den Kampf für seinen König, die Kameraden, die wie seine Brüder waren, und das weite Meer. Auf Wiederhören bei Audible.